Die Kröte ist ein faszinierendes Tier. Sonderlich viel weiß ich nicht von ihr. Eigentlich nur, dass sie vergleichsweise wesentlich größer ist als ein, sagen wir, normal gewachsener Laubfrosch. Sie quakt auch nicht so viel wie er herum. Meines Wissens ist sie außerhalb der Paarungszeit weitgehend stumm. Seit gut einer Stunde nun hockt eine solche Kröte im Abstand von etwa 2 Metern vor mir im Ufergras eines Wassergrabens, den ich irgendwann angelegt habe. Mit Wasser geht es mir offen gestanden wie anderen Zeitgenossen mit Tätowierungen. Ich kann gar nicht genug davon haben. Deshalb dieser Graben hier. Da hinten ist noch ein wesentlich größer geradener Teich und hinter dem dann noch ein weiterer Graben. Aber ich kann nicht überall gleichzeitig sitzen, deshalb sitze ich hier. Und müsste mich eigentlich mal so langsam erheben. In einem Club nämlich, gar nicht weit von hier, legt der britische DJ George Fitzgerald heute auf. Wenn ich heute sage, meine ich natürlich gestern. Die Nacht zum 1. Mai. Tanz in den Mai. Get down. Walpurgisnacht. Tanz in den Mai. Ich bin ein lausiger Tänzer. Ich will nicht wirklich tanzen. Eher ein bisschen herumstehen, reden, zuhören, trinken. Und wenn ich tanzen, dann vielleicht immerhin tänzeln. Aber dieses Tier hier, diese Kröte, sie bewegt sich nicht. Seit mehr als einer Stunde hockt sie da und rollt nicht einmal mit dem mir zugewandten Auge, welches sich bereits vor einer Weile sehr wohl, sehr klar und eindeutig als ein solches zu erkennen geglaubt habe. Sag mal, rufe ich ihr leise zu, kannst du dich mal ganz kurz eben bewegen? Ich möchte gerne zu George Fitzgerald. Aber wenn du dich nicht langsam mal bewegst, kommen mir mehr und mehr echte Zweifel, ob du überhaupt eine Kröte bist. Vielleicht bist du ja ein Blatt vom Baum oder eine tote Maus, eine verwunschene Prinzessin. Also küssen werde ich dich jetzt nicht. Obwohl ich schon manche Kröte habe, nicht küssen, aber sehr wohl schlucken müssen. Ich kenne auch niemanden sonst, der eine Kröte so ohne weiteres küssen würde, das sage ich dir gleich. Oder bist du am Ende George Fitzgerald? Oh je, mir ergeht es am Ende wie Leuten, die mit ihrem Hund reden. Ich bekomme keine klare Antwort auf all meine Fragen und zum Teil tollkühnen Vermutungen. Nichts, da ist rein gar nichts, auch kein Bellen, nicht einmal das. In einem Anflug von Trotz beschließe ich, diesen Platz hier nicht eher zu verlassen, als bis das Tier irgendeine und wenn auch nur geringe Bewegung vollzogen hat. Ich will einfach Gewissheit und sei es um den Preis, die Nacht im Club mit George Fitzgerald am Ende womöglich komplett zu versäumen. Ich kann ein fürchterlicher Dickkopf sein. Schildkröte. Es dunkelt bereits. Das Licht der Straßenlaterne fällt von der Straße her über die Hecke hinweg auf das Gewässer, den schmalen Uferstreifen und auch auf das, was ich immer noch für eine Kröte halte. Ein dunkler Fleck nur mehr auf sandigem Untergrund mit einem mir zugewandten Auge. Ich glaube, käme jetzt ein Wesen mit gebogener Nase auf einem Besen durch die Luft geflogen, sonderlich zusammenschrecken, würde ich wohl kaum. Walpurgisnacht hat. Hexen hatten bereits früher keine sonderlich großen Ängste in mir auslösen können. Im Gegenteil, ich mochte sie. Viel schlimmer fand ich damals die Vorstellung, die Erde sei womöglich doch eine Scheibe, an deren Rand man den Halt verlieren und ins Uferlose stürzen könne. Fürchterlich. Die Kinder aus der Nachbarschaft hüpften für ihr Leben gerne auf den Gullideckeln herum. Mir war das ein Graus. Ich fürchtete stets, mit einem dieser Deckel plötzlich in die Tiefe zu stürzen und dann irgendwo in Asien oder Afrika erst wieder Halt unter die Füße zu bekommen. Am schlimmsten aber war die Vorstellung, ich würde mich umdrehen und plötzlich zur Salzsäule erstarren, gerade so wie die Frau von Lot im Alten Testament. Um ehrlich zu sein, dieser Albtraum holt mich selbst heute gelegentlich noch ein. Deshalb drehe ich mich so gut wie nie um. Und ich gehe auch nicht zurück, selbst wenn jemand das mit aller Schärfe einfordert. Wenn dir das nicht passt, geh doch zurück. Letztens hat das noch jemand gesagt. Nein, ich gehe nicht zurück. Wenn überhaupt, dann gehe ich zu George Fitzgerald. Vorausgesetzt, diese Kröte dort, deren Umrisse sich kaum noch von der Dunkelheit abheben, macht endlich mal einen Mucks. Tut sie aber nicht. Oder tut sie es doch? Ich höre plötzlich eine Stimme, ein Quaken, eins wie von einer Kröte. Schau nie zurück, never look back. Ich könnte schwören, dass ich genau das höre. Es ist unheimlich und vielleicht besser, wenn ich jetzt doch verschwinde. Doch es geht mir wie in den Horrorfilmen, nachts um 3:30. Ich kann mich nicht bewegen, ich komme einfach nicht weg von hier und würde mich nicht wundern, öffnete sich hier und jetzt ein Krater und risse alles mit sich in die Tiefe. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Never look back. Picking up the tab, seeking out the hottest mold to throw it in the cab. Says her daddy is a don, got a yard down south, 2 mil with the pond. Giving man a fever, says she's got 2 niggas coming round, unbeliever. Think it's time I better leave, or I lose my cool, and another's new seeds. when white people tell other white people they can't have sex, they become teenage rebels.

Morgen beiße ich flüchtig in eine Scheibe Brot, nehme einen kräftigen Schluck Kaffee, begebe mich erneut hin zum Wassergraben und starre unentwegt auf das Ufergras, in dem ich vor Stunden noch am Abend auf sandigem Untergrund die Kröte gänzlich unbeweglich verharrend zu sehen glaubte. Nichts passiert nun, außer dass ein paar Molche vom Grund des Wassers nach oben schnellen und ebenso plötzlich, wie sie erscheinen, auch wieder verschwinden. Ein merkwürdiges Wesen mit großer, gebogener Nase auf einem Besen reitet hoch oben durch die Luft an mir vorbei und ich winke ihm zu. »Wo bist du gewesen mit deinem Besen?«, frage ich. »Bei George Fitzgerald«, bekomme ich zur Antwort. Vom Parkplatz gegenüber schallen einige Kinderstimmen herüber. Sie lassen dort ihre Modellautos fahren, die Kinder. Ich vernehme das Brummen der Elektromotoren. Morgen öffnet der Baumarkt dort wieder seine Pforten. Pünktlich um 8. Dann ist der ganze Spuk vorüber. Gute Nacht. Hamburg. In der Hansestadt ist es nach der 1. Mai-Demonstration der linken Szene zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen Knallkörper, Flaschen und Steine auf Polizisten. Zwei wurden verletzt. Insgesamt waren 1000 Beamte im Schanzenviertel im Einsatz.